den Augen hältst du deinen Tod in deinen Armen. Ja! Vom Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon im germanischen Volk eine Tradition. Ja, vom Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon im germanischen Volk eine Tradition. Sich alles ändern. Mach Pflichten sind für dich bereitgestellt. Bring ihm bei sein Schwert zu führen. Für Recht und Ordnung muss er kämpfen in dieser Welt. Ja, von Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon im germanischen Volk eine Tradition. Ja, von Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon eine Tradition. Die Tage sind gekommen, jetzt liegst du im Sterben. Doch dein Sohn hat deiner Seite steht. Er wird für dich die Fackel entzünden. Du bist Schild und Schwert. Der germanische Volk eine Tradition. Ja, vom Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon. Der germanische Volk eine Tradition. Yeah. Vom Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon. Der germanische Volk eine Tradition. Ja, vom Vater zum Sohn ist ein Jahrtausende schon. Der germanische Volk eine Tradition.